Zu jener Zeit, ist der Spruch Jahwes, wird man die Gebeine der Könige von Juda und die Gebeine seiner Oberen, die Gebeine der Priester und die Gebeine der Propheten und die Gebeine der Bewohner Jerusalems aus ihren Gräbern herausholen und wird sie hinbreiten der Sonne und dem Monde und dem ganzen Himmelsheere, die sie geliebt und denen sie gedient haben, denen sie nachgelaufen sind und die sie befragt und vor denen sie sich niedergeworfen haben, sie werden nicht wieder eingesammelt, noch begraben werden, als Mist auf dem Acker sollen sie dienen. Alsdann wird der Tod dem Leben vorgezogen werden von dem ganzen Überreste, von allen, die übrig geblieben sind von diesem bösen Geschlecht, an allen den Orten, wohin ich sie verstoßen habe, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen. Und so spricht denn zu ihnen, so spricht Jahwe, fällt man wohl hin, ohne wieder aufzustehen? Oder wendet man sich ab, ohne sich wieder umzuwenden? Warum hat sich denn dieses Volk abgewandt in immerwährender Abkehr? Warum halten sie fest an Trug, weigern sich umzukehren? Doch ich habe hingehorcht und habe vernommen, Unwahrheit reden sie, kein einziger empfindet Reue über seine Bosheit, dass er spräche, was habe ich getan? Insgesamt haben sie sich abgewandt in ihrem Lauf, einem Rosse gleich, das im Kampfe dahin stürmt. Selbst der Storch unter dem Himmel weiß seine Flugzeiten, und Turteltaube, Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihrer Rückkunft ein, aber mein Volk weiß nichts von der Rechtsordnung Jahwes. Wie dürft ihr sprechen, weise sind wir und verfügen über das Gesetz Jahwes? Jawohl. Aber in Lüge hat es der Lügengriffel von Schreibern verwandelt. Schämen müssen sich die Weisen, bestürzt werden und sich fangen, fürwahr. Das Wort Jahwes haben sie verworfen, welcherlei Weisheit ist ihnen nun geblieben? Darum werde ich ihre Weiber andern preisgeben, ihre Felder eroberern. Denn vom Jüngsten bis zum Ältesten trachten sie allesamt nach Gewinn, Propheten so gut wie Priester verüben allesamt Lug und Trug, den Schaden meiner Volksgenossen aber möchten sie auf schnellfertige Weise heilen, indem sie rufen, Heil, Heil. Wo doch kein Heil ist. Schämen werden sie sich müssen, dass sie Gräuel verübt haben. Indes es gibt für sie kein Erröten mehr, noch wissen sie mehr, was sich schämen heißt. Darum werden sie fallen unter den Fallenden, wenn die Zeit ihrer Heimsuchung kommt, werden sie straucheln, spricht Jahwe. Zusammenraffen, fortschaffen will ich sie, ist der Spruch Jahwes. Es gibt keine Trauben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum, und das Laub ist verwelkt, und schon habe ich solche für sie bestimmt, die sie abfressen sollen. Wozu sitzen wir noch still da? Sammelt euch doch, dass wir in die festen Städte ziehen und dort untergehen, denn Jahwe, unser Gott, lässt uns untergehen und tränkt uns mit Giftwasser, weil wir wieder Jahwe gesündigt haben. Wozu denn noch auf Heil harren, wo es doch nichts Gutes mehr gibt? Auf eine Zeit der Heilung, aber siehe da, Bestürzung. Von denn her lässt sich schon das Schnauben seiner Rosse vernehmen, von dem lauten Gewirr seiner Hengste erbebt das ganze Land, und sie kommen und fressen das Land auf und was darin ist. Die Stadt samt ihren Bewohnern. Fürwahr, ich sende unter euch Schlangen, Nattern, wider die es keine Beschwörung gibt, dass sie euch beißen, ist der Spruch Jahwes. O, wie könnte ich heiter sein bei dem Kummer? Ganz krank ist mein Herz in mir. Da, horch! Laut schreit mein Volk aus weit entferntem Lande, ist denn Jahwe nicht in Zion? Oder ist ihr König nicht in ihr? Warum haben sie mich zum Zorne gereizt durch ihre Schnitzbilder, durch Götzen der Fremde? Vorüber ging die Ernte, zu Ende ist die Obstlese, uns aber ist nicht geholfen worden. Weil mein Volk gebrochen ist, bin ich gebrochen, gehe ich trauernd einher, hat mich Entsetzen erfasst. Gibt es denn keinen Balsam mehr in Gilead, oder ist kein Arzt mehr da? Warum doch wird meinem Volke kein Verband angelegt? O, dass doch mein Haupt Wasser wäre, und mein Auge ein Tränenquell, so wollte ich Tag und Nacht die Erschlagenen meines Volks beweinen.